Abschnitt 2 von Die Blumen des Bösen von Nathaniel Hawthorne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Etwas erhitzt vom Wein kehrte Guasconti in seine Wohnung zurück, und seltsame Fantasien über Rappaccini und die schöne Beatrice schwammen durch sein Hirn. Als er unterwegs zufällig an einem Blumenladen vorbeikam, kaufte er einen frischen Strauß. Er stieg in sein Zimmer hinauf und setzte sich ans Fenster, aber in den Schatten der dicken Mauer, so daß er ohne große Gefahr entdeckt zu werden in den Garten hinabschauen konnte. Unter seinen Augen lag nichts als Einsamkeit. Die seltsamen Pflanzen badeten im Sonnenschein und nickten einander von Zeit zu Zeit freundlich zu, wie um sich Liebe und Zusammengehörigkeit zu beweisen. In der Mitte, bei dem eingestürzten Brunnen, wuchs der prächtige Strauch, ganz übersät von purpurnen Edelsteinen. Sie glühten in der Luft und glänzten aus der Tiefe des Teiches zurück, der so überzuquellen schien von farbigem Schimmer, in den er getaucht war. Zuerst war der Garten einsam. Bald jedoch, wie Giovanni halb gehofft und halb gefürchtet hatte, erschien eine Gestalt unter dem alten geschnitzten Portal und kam durch die Reihen der Blumen herabgeschritten, ihre verschiedenen Düfte atmend, wie eines jener klassischen Fabelwesen, die von süßen Wohlgerüchen lebten. Beim erneuten Anblick Beatrices erschrak der junge Mann fast, als er bemerkte, wie weit ihre Schönheit seine Erinnerung daran noch übertraf. So glänzend war sie, so lebhaft in ihrer Eigenart, dass sie mitten im Sonnenlicht noch glühte und, wie Giovanni leise bei sich sagte, tatsächlich die schattigeren Teile des Gartenpfades erleuchtete. Jetzt war ihr Gesicht weniger verhüllt als bei der früheren Gelegenheit, und er staunte über seinen schlichten und lieblichen Ausdruck, etwas, was er sich nicht in ihrem Charakter vorgestellt hatte, und er fragte sich wieder, was für ein Lebewesen sie eigentlich sei. Auch fehlte wieder die Beobachtung oder Einbildung nicht, dass eine Ähnlichkeit bestand zwischen dem schönen Mädchen und dem üppigen Strauch, der seine edlen Blüten über den Brunnen hängen ließ. Eine Ähnlichkeit, die Beatrice in fantastischer Laune noch mit Absicht zu erhöhen schien, durch die Anordnung ihres Gewandes und die Wahl seiner Farben. Als sie sich dem Strauch näherte, öffnete sie die Arme, wie in leidenschaftlicher Liebe, und zog seine Zweige in enger Umarmung an sich, so eng, dass ihr Gesicht in seinen Blütenherzen sich versteckte und ihre glänzenden Locken sich ganz mit seinen Blüten mischten. »Gib mir deinen Odem, Schwester«, rief Beatrice, »denn ich bin schwach von der gemeinen Luft. Gib mir diese Blüte, die ich mit zartesten Fingern von deinem Stamme löse und dicht an meinem Herzen berge.« Mit diesen Worten pflückte Rappaccinis schöne Tochter eine der reichsten Blüten des Strauches und wollte sie an ihre Brust befestigen. Doch jetzt geschah etwas Sonderbares, wenn nicht der Wein Giovannis Sinne verwirrt hatte. Ein kleines orangefarbenes Tier, eine Eidechse oder ein Chamäleon, kroch zufällig gerade vor ihren Füßen über den Weg. Es schien Giovanni, aber aus der Entfernung, von der er herabschaute, hätte er kaum etwas so Winziges beobachten können. Es schien ihm jedoch so, als seien ein oder zwei feuchte Tropfen aus dem verwundeten Stamm auf den Kopf der Eidechse gefallen. Einen Augenblick lang wand sich das Reptil krampfartig. Dann lag es bewegungslos im Sonnenschein. Beatrice bemerkte die auffallende Erscheinung und bekreuzigte sich, traurig, aber ohne Überraschung. Auch zögerte sie darum nicht, die verhängnisvolle Blume vor die Brust zu stecken. Dort erglühte sie und schimmerte fast so blendend wie ein Edelstein. Sie verlieh ihrer Kleidung und der ganzen Erscheinung den einzigen passenden Reiz, den sonst nichts in der Welt hätte verleihen können. Aber Giovanni beugte sich aus dem Schatten des Fensters vor, schrak zurück, sprach irre Worte und zitterte. »Wache ich? Bin ich bei Sinnen?« sagte er zu sich selber. »Was ist dieses Wesen? Soll ich sie schön nennen oder unaussprechlich furchtbar?« lässig durch den Garten streifend, kam Beatrice nun dichter unter Giovannis Fenster, so daß er den Kopf ganz aus seinem Versteck vorstrecken mußte, um der großen, schmerzhaften Neugier zu genügen, die sie erregte. In diesem Augenblick kam ein schönes Insekt über die Gartenmauer herüber. Vielleicht hatte es die Stadt durchwandert und keine Blüten und kein Grün an diesen alten Städten der Menschheit gefunden, bis der schwere Duft von Dr. Rappaccinis Sträuchern es von weit her herangelockt hatte. Ohne sich auf die Blumen zu senken, schien dies geflügelte Glänzen von Beatrice angezogen, zauderte in der Luft und umflatterte ihr Haupt. Nun mußte aber Giovanni Guascontis Auge wirklich trügen. Wie dem auch sei, er glaubte zu sehen, wie das Insekt, von Beatrice mit kindlichem Entzücken bestaunt, matt wurde und zu ihren Füßen niederfiel. Seine schimmernden Flügel erzitterten. Dann war es tot. Aus keinem wahrnehmbaren Grunde, wenn es nicht ihr eigener Odem war. Wieder schlug Beatrice ein Kreuz und seufzte tief, als sie sich über das tote Tier neigte. Eine plötzliche Bewegung Giovannis lenkte ihr Auge nach dem Fenster. Dort erblickte sie den schönen Kopf des Jünglings, mehr ein griechischer als ein italienischer Kopf, mit hübschen, regelmäßigen Zügen und einem goldenen Schimmer über den Locken. Er starrte auf sie herab wie ein Wesen, das frei in der Luft schwebte. Kaum wissend, was er tat, warf Giovanni den Strauß hinab, den er bisher in der Hand gehalten. »Fräulein«, sagte er, »dies sind reine und gesunde Blüten. Tragt sie um Giovanni Guascontis Willen.« »Ich danke euch, Herr«, erwiderte Beatrice mit ihrer vollen Stimme, die wie ein Strom von Musik aus ihr hervorquoll und mit heiterem Ausdruck, halb kindlich und halb frauenhaft. »Ich nehme eure Gabe an und möchte sie gerne mit dieser köstlichen Purpurblüte lohnen, aber wenn ich sie auch hinaufwerfe, sie wird euch nicht erreichen. So muß ich Signor Guasconti mit meinem Dank allein begnügen.« Sie hob den Strauß vom Boden auf und dann, als schäme sie sich innerlich, aus ihrer mädchenhaften Scheu herausgetreten zu sein, um dem Gruße eines Fremden zu antworten, eilte sie rasch durch den Garten heimwärts. Aber so kurz die Augenblicke auch waren, es kam Giovanni so vor, als finge sein schöner Blumenstrauß in ihrer Hand bereits zu welken an, als sie gerade unter dem geschnitzten Portal verschwand. Es war eine müßige Einbildung, denn es war nicht möglich, aus so großer Entfernung eine welke Blume von einer frischen zu unterscheiden. Viele Tage lang nach diesem Zwischenfall mied der junge Mann das Fenster, das in Dr. Rappaccinis Garten blickte, als ob etwas Hässliches und Ungeheuerliches sein Augenlicht mit giftigem Hauch bedrohte, sobald er sich nur zu einem Blick verleiten ließ. Er war sich bewusst, durch die Verbindung, die er mit Beatrice angesponnen hatte, sich bis zu einem gewissen Grade unter den Einfluss einer unbegreiflichen Macht begeben zu haben. Das Klügste wäre gewesen, hätte sein Herz wirklich in Gefahr gestanden, seine Wohnung und ganz Padua sofort zu verlassen. Fast so klug, sich so gut wie möglich an den vertrauten Anblick Beatrices im hellen Tageslicht zu gewöhnen und sie so streng und planmäßig in die Grenzen allgemeiner Erfahrung zu rücken. Am allerwenigsten aber hätte Giovanni diesem ungewöhnlichen Wesen so nahe bleiben sollen, ohne es zu sehen, weil die Nähe und sogar die Möglichkeit der Unterredung, den wilden Einfällen, die seine Fantasie unaufhörlich jagten, eine Art Fassbarkeit und Wirklichkeit verliehen. Guasconti war keine tiefe Natur, jedenfalls ließ sich die Tiefe noch nicht ermessen, aber er hatte einige lebendige Fantasie und heißes südliches Temperament, das ihn von Minute zu Minute in einen höheren Fiebergrad steigerte. Ob Beatrice nun wirklich diese schrecklichen Eigenschaften besaß oder nicht, jenen todbringenden Atem, die Verwandtschaft mit den schönen, verhängnisvollen Blumen, was sich alles aus Giovannis Beobachtungen ergab, jedenfalls hatte sie ihm ein heftiges und tückisches Gift eingeflößt. Es war nicht Liebe, wenn auch ihre reiche Schönheit ihn toll machte. Auch Entsetzen war es nicht, selbst wenn er sich vorstellte, dass ihr Geist ebenso verderblich durchsetzt war, wie ihr Körper es zu sein schien. Liebe und Entsetzen hatten gleichen Teil daran. Es brannte wie die eine und machte zittern wie das andere. Giovanni wusste nicht, was er zu fürchten hatte. Noch weniger wusste er, was er hoffen durfte. Doch Furcht und Hoffnung stritten beständig in seiner Brust, besiegten einander und standen wieder auf zu neuem Streit. Gesegnet seien alle einfachen Gefühle, düstere und helle. Das geisterhafte Gemisch aus beiden lässt die lodernde Flamme des Infernos entstehen. Manchmal versuchte er, das Fieber seines Geistes durch einen raschen Gang in den Straßen von Padua oder vor den Toren zu dämpfen. Seine Tritte gingen im Takt mit dem hämmernden Klopfen im Gehirn, so dass der Spaziergang zu wildem Jagen wurde. Eines Tages fühlte er sich plötzlich aufgehalten. Sein Arm wurde von einem stattlichen Mann erfasst, der umgekehrt war, als er den Jüngling erkannte und ihn nun keuchend eingeholt hatte. »Signor Giovanni, halt, junger Freund«, rief er, »habt ihr mich vergessen? Das könnte wohl angehen, wenn ich mich ebenso verändert hätte wie ihr.« Es war Baglioni, den Giovanni seit der ersten Begegnung gemieden hatte, aus Furcht, die Klugheit des Professors möchte zu tief in seine Geheimnisse eindringen. Er versuchte, sich zu fassen. Wirr trat er aus der Welt seines Inneren in die Außenwelt hinaus und sprach wie im Traum. »Ja, ich bin Giovanni Guasconti, und ihr seid Professor Pietro Baglioni. Nun lasst mich weiter.« noch nicht, Giovanni Guasconti«, sagte der Professor lächelnd. Aber zugleich schaute er mit einem ernsten, forschenden Blick den Jüngling an. »Wie, bin ich mit eurem Vater gemeinsam aufgewachsen, und sein Sohn soll wie ein Fremder in diesen alten Gassen von Padua an mir vorübergehen? Bleibt stehen, Signor Giovanni, wir müssen ein paar Worte wechseln, bevor wir uns trennen.« »Dann aber schnell, sehr verehrter Professor, schnell«, sagte Giovanni mit fiebernder Ungeduld. »Seht ihr nicht, dass ich in Eile bin?« Während er noch sprach, kam ein schwarz gekleideter Herr die Straße entlang. Er ging gebückt und bewegte sich mühsam wie ein kranker Mensch. Sein Gesicht war von gelber, kränklicher Blässe überzogen, doch der Ausdruck durchdringender, lebhafter Klugheit beherrschte es so sehr, dass ein Beschauer leicht das rein physische übersehen und nur die wunderbare Energie bestaunen konnte. Im Vorübergehen wechselte er einen kühlen, zurückhaltenden Gruß mit Baglioni, heftete aber mit solcher Eindringlichkeit den Blick auf Giovanni, dass er alles aus ihm hervorzuholen schien, was der Beachtung wert war. Trotzdem lag eine merkwürdige Ruhe in dem Blick, als nehme er nur wissenschaftliches und kein menschliches Interesse an dem jungen Mann. »Das ist Dr. Rappaccini«, flüsterte der Professor, als der Fremde vorüber war. »Hat er euer Gesicht schon einmal gesehen?« »Nicht, dass ich wüsste«, antwortete Giovanni, der bei dem Namen zusammenschrak. »Er hat euch sicher gesehen. Er muss euch gesehen haben«, sagte Baglioni hastig. »Zu irgendeinem Zweck beobachtet euch dieser Gelehrte. Ich kenne diesen Blick an ihm. Es ist der gleiche, der kalt in seinen Augen leuchtet, wenn er sich über einen Vogel, eine Maus oder einen Schmetterling neigt, die er um irgendeines Versuches willen mit dem Duft der Blumen getötet hat. Ein Blick so tief wie die Natur, doch ohne ihre wärmende Liebe. Signor Giovanni, ich setze mein Leben zum Pfand, ihr seid der Gegenstand eines Versuches für Rappaccini.« »Wollt ihr mich zum Narren halten?« rief Giovanni wild. »Das, Herr Professor, wäre ein unangebrachtes Experiment.« »Geduld, Geduld«, erwiderte der unerschütterliche Professor. »Ich versichere euch, mein armer Giovanni, Rappaccini hat ein wissenschaftliches Interesse an euch. Ihr seid in furchtbare Hände geraten. Und die Signora Beatrice, welche Rolle spielt sie in dem Geheimnis?« Aber hier lief Guasconti, der Baglionis Hartnäckigkeit unerträglich fand, davon und war fort, bevor der Professor seinen Ärmel wieder fassen konnte. Er blickte aufmerksam hinter dem jungen Mann her und schüttelte das Haupt. »Das darf nicht geschehen«, sagte Baglioni zu sich selber. »Der Junge ist der Sohn meines alten Freundes, und er soll keinen Schaden nehmen, vor dem ihn die Geheimnisse der ärztlichen Wissenschaft bewahren können. Außerdem ist es eine unausstehliche Anmaßung von Rappaccini, mir den Burschen einfach wegzuschnappen und für seine verdammten Experimente zu gebrauchen. Und diese Tochter, ich werde aufpassen. Wer weiß, hochgelehrter Rappaccini, vielleicht fasse ich euch, wo ihr es euch nicht träumen lässt.« Inzwischen hatte Giovanni einen weiten Umweg gemacht und sah sich schließlich vor der Tür seiner Wohnung. Auf der Schwelle traf er auf die alte Lisbetta, die übers ganze Gesicht schmunzelte und offenbar seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte. Umsonst jedoch, denn der Aufruhr seiner Empfindungen war plötzlich einer kalten, dumpfen Leere gewichen. Er wandte die Augen voll auf das welke Gesicht, das sich zu einem Lächeln verzog, aber er schien es nicht zu sehen. Da fasste ihn die Alte am Mantel. »Herr, Herr«, flüsterte sie und grinste noch immer von einem Ohr bis zum anderen. Es sah fast aus wie ein alter, in Jahrhunderten gedunkelter Holzschnitt. »Hört nur, Herr, es gibt einen geheimen Eingang in den Garten.« »Was sagt ihr da?« rief Giovanni und fuhr rasch herum, als ob ein lebloses Wesen zu fieberhaftem Leben erwache. »Einen geheimen Eingang zu Dr. Rappaccinis Garten?« »Psst, nicht so laut«, flüsterte Lisbetta und legte ihm die Hand auf den Mund. »Ja, in den Garten des verehrten Doktors, wo ihr all die schönen Gewächse sehen könnt. Mancher junge Mann in Padua würde es mit Gold bezahlen, zu diesen Blumen eingelassen zu werden.« Giovanni legte ihr ein Goldstück in die Hand. »Zeigt mir den Weg«, sagte er. Eine Argwohn durchkreuzte sein Hirn, wahrscheinlich durch seine Unterhaltung mit Baglioni hervorgerufen, dass diese Einmischung der alten Lisbetta irgendwie im Zusammenhang stehen könnte mit der unbekannten Intrige, in die ihn Dr. Rappaccini nach der Meinung des Professors scheinbar verwickeln wollte. Aber solcher Verdacht, wenn er ihn auch störte, konnte ihn doch nicht zurückhalten. Sofort, nachdem er nur eine Möglichkeit sah, sich Beatrice zu nähern, erschien ihm dies als unbedingte Lebensnotwendigkeit. Es galt ganz gleich, ob sie ein Engel war oder ein Dämon. Er stand unwiderruflich in ihrem Bann und musste dem Gesetz gehorchen, das ihn vorwärts trieb, in immer engeren Zirkeln zu einem Ziel, das er sich nicht auszumalen versuchte. Und doch, wie seltsam, kam ihm ein plötzlicher Zweifel, ob dieses brennende Interesse seinerseits auch keine Täuschung sei, ob es wirklich so bedingungslos und tief sei, dass es ihn dazu berechtigte, sich jetzt in eine unberechenbare Situation zu stürzen, ob es nicht nur die Schwärmerei eines jugendlichen Hirnes sei und wenig oder gar nichts mit dem Herzen zu tun habe. Er blieb stehen, zögerte, wandte sich halb um, dann ging er weiter. Seine alte Führerin leitete ihn durch mehrere dunkle Gänge und schloss zuletzt eine Tür auf. Als sie offen war, hörte und sah man raschelnde Blätter, durch die gebrochenes Sonnenlicht schimmerte. Giovanni trat hinaus, bahnte sich einen Weg durch das Gestrüpp eines Busches, der mit seinen Ranken den versteckten Eingang versperrte, und stand unter seinem eigenen Fenster, frei in Dr. Rappaccinis Garten. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Hokuspokus.